Die meisten islamischen Glaubensrichtungen haben den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess noch vor sich, den die Richtungen des Christentums in den letzten 500 Jahren mehrheitlich hinter sich gebracht haben. Wie Abdelwahab Medeb, französischer Islamkritiker tunesischer Herkunft, anschaulich beschreibt, gab es auch im Islam jene Ansätze zur Verweltlichung, die sich im Christentum letztlich durchgesetzt haben. Sie kamen nur nicht zum Zuge, sondern wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend durch fundamentalistische Glaubensströmungen verdrängt. Der heute dominierende Islamismus ist zugleich ein Anti-Okzidentalismus, bei dem alle Übergänge fließend sind und theologische Grundsatzpositionen mit dem Kampf der Araber gegen den Staat Israel, der Gründung der Islamischen Republik Iran und dem Krieg in Afghanistan in Zusammenhang gebracht werden. Wo, wie Medeb sagt, schließlich der Anti-Okzidentalismus prosperierte, indem der ägyptische und zentralasiatische Integralismus mit dem Wahhabismus zusammenfloss, um eine internationale von Anhängern des Heiligen Krieges, Dschihad, zu bilden und auch die ideologische und strategische Rekrutierungsbasis von Al-Qaida entstand. Der innerislamische Krieg zwischen Okzidentalismus und Anti-Okzidentalismus ist noch in vollem Gange. Sein Ausgang ungewiss. Wie die Gewichte im islamischen Meinungsspektrum verteilt sind, ist von außen nicht erkennbar. Nachdenklich stimmen sollte das bei Medeb zitierte Wort von Claude Lévi-Strauss. In einer dem Islam gewidmeten Passage am Ende von »Traurige Tropen« schreibt er, dass er Angst vor dem Islam habe. Als Grund nennt er zum einen das Prinzip kriegerischer Männlichkeit, das in ihm triumphiere, dann seine Verschlossenheit gegenüber dem anderen, schließlich seine mögliche Hegemonie sowie künftige Konflikte mit dem Okzident. Der Islam stelle nämlich eine Entität dar, die eine Universalität geschaffen habe, die genauso vollendet und exklusiv sei wie die des Okzidents. Der westliche Blick kann nicht unterscheiden, welchem Islam welcher Teil der 15 bis 17 Millionen Muslime in Europa anhängt. Kaum jemand weiß, was in den Moscheen gepredigt wird. Tatsache ist, dass es sich um eine sehr abgeschlossene Religion und Kultur handelt, deren Anhänger sich für das umgebende westliche Abendland kaum interessieren. Es sei denn, als Quelle materieller Leistungen. Welche Illusionen man sich machen kann, aber an verantwortlicher Stelle nicht machen darf, zeigt der Aufsatz des Altbundeskanzlers Gerhard Schröder, den er als Reaktion auf die Schweizer Volksabstimmung zum Minarettverbot veröffentlichte. Schröder meint, wir müssten anerkennen, dass der Islam Teil unserer Gesellschaft und der europäischen Gesellschaft geworden sei. Kommentar, das müssen wir nicht. Anerkennen müssen wir, dass die bei uns lebenden Muslime, ebenso wie Katholiken, Freikirchler und die Zeugen Jehovas, das Recht auf freie Religionsausübung haben. Nicht mehr, nicht weniger. Der Islam sei keine politische Ideologie, sondern eine friedliche Religion. Das lehre der Koran. Kommentar: Der Koran lehrt auch das Gegenteil. Das ist ja das Problem mit dem Islam. Der Begriff der Aufklärung dürfe nicht zur Abgrenzung benutzt werden. Kommentar: Doch, gerade. Die Haltung zur abendländischen Aufklärung bringt nämlich die Sache auf den Punkt. Der Blick auf muslimische Staaten müsse sich ändern. Die Türkei habe sich grundlegend demokratisiert. Kommentar: Es ist unser Recht und unsere Pflicht, muslimische Staaten mit westlichen Augen zu sehen und an unseren Normen zu messen. Netzler Kelek veröffentlichte zwei Tage später eine scharfzüngige Antwort auf Schröders schiefen Normenkatalog. Im Unterschied zu Schröder kennt sie die Türkei und den Islam. Der Islam habe 1000 Jahre lang von der Schlacht bei Tours und Poitiers bis zur Belagerung Wiens durch Suleiman gegen den Westen einen heiligen Krieg geführt. Der Islam sei der Glaube an einen Gott. Seine Lehre kenne keine Trennung von Kirche und Staat. Einzelne Muslime seien aufgeklärt, der Islam sei es nicht. Die universelle Geltung der Aufklärung bedeute, dass nicht alle kulturellen und religiösen Unterschiede akzeptabel seien, sonst müsse man auch den Heiratszwang akzeptieren. Erdogans Demokratisierung der Türkei sei mit Fragezeichen zu versehen. Unter seiner Herrschaft wurden die Frauen wieder weiter an den Rand, also ins Haus gedrängt, Nur noch jede vierte türkische Frau sei erwerbstätig. Vor Erdogan war es jede dritte. Netzler Kelek schließt, dass der Islam ein System ist und nicht nur der Glaube an den einen Gott, will auch Schröder nicht verstehen. Und wieder sind es Europäer und ihre Medien, die sich ändern sollen, die die Muslime mit verändertem Blick betrachten müssen. Mit dieser wieder nur an den Westen gerichteten Aufforderung fällt der Altkanzler uns säkularen Muslimen im Streit mit den Wächtern des Islam in den Rücken. Religionsfreiheit und damit Gedankenfreiheit ist im Islam bestenfalls ein zartes Pflänzchen, das hier und da auf kargem Boden sprießt. In ein und demselben Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung waren zwei Nachrichten kombiniert. Erste Nachricht: Der türkische Ministerpräsident Erdogan bewertete den Volksentscheid zum Minarettverbot als Zeichen einer zusehends rassistischen und faschistischen Haltung in Europa. Islamophobie sei wie Antisemitismus ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zweite Nachricht: Die Europäische Kommission kritisiert in ihrem jüngsten Fortschrittsbericht, dass in der Türkei noch immer Anschläge gegen religiöse Minderheiten stattfinden. Zudem fehle ein Rechtsrahmen, innerhalb dessen alle Nichtmuslime und alle Aleviten frei agieren und ihre Geistlichen ausbilden können. In der Türkei wird alteingesessenen christlichen Gemeinschaften der Bau neuer Kirchen untersagt. Die Wiedereröffnung der vor 30 Jahren geschlossenen kirchlichen Hochschulen bleibt verboten. Das Kleinasien des frühen Mittelalters war rein christlich. Und am Vorabend des Ersten Weltkriegs waren immerhin noch 25% der Einwohner der heutigen Türkei christlich. Dieser Anteil ist seit dem Genozid an 1,5 Millionen Armeniern und mehreren hunderttausend armäischsprachigen Assyrern im Ersten Weltkrieg sowie der Massenvertreibung von 1,5 Millionen griechisch-orthodoxen Gläubigen nach dem Ersten Weltkrieg auf 0,2% zurückgegangen. Kronzeuge für religiöse Toleranz ist die heutige Türkei beim besten Willen nicht. Und die maßlose bzw. anmaßende Sprache ihres Ministerpräsidenten ist alles andere als ein leuchtendes Beispiel für Toleranz. Die christlichen Kirchen wurden über die Jahrhunderte zu einem säkularen, pluralistischen Selbstverständnis gezwungen. Das fehlt dem Islam bis heute. In nahezu allen islamischen Ländern, von Ägypten bis Malaysia, verschärft sich gegenwärtig sogar der Druck auf die christlichen Minderheiten bis hin zu regelrechter Verfolgung und physischer Bedrohung. Wie die Bibel, so ist auch der Koran vielfach dunkel und widersprüchlich, dazu bildhaft und zeitbezogen. Der absolute Wahrheitsanspruch, der dem wörtlichen Text der Suren des Koran beigemessen wird, kann je nach Vorverständnis und Textauswahl zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Auch zur Rechtfertigung terroristischer Aktivitäten gibt es genügend passende Suren. Man kann daraus jede beliebige, auch die schlechteste Behandlung der Ungläubigen ableiten. So dürfen die Ungläubigen bei Bedarf getäuscht und belogen werden. So richtig es ist, immer wieder mit jedem zu reden, so naiv ist die Vorstellung, ein institutionalisierter Dialog mit unseren muslimischen Migranten könne eine generelle Läuterung des Islam im Sinne der Aufklärung bewirken. Christopher Caldwell hat daher für die in allen europäischen Ländern mit muslimischen Migranten aus dem Boden sprießenden Islamkonferenzen nur beißenden Spott übrig. All countries pursue roughly the same strategy for assimilating Islam. Elevating Muslim pressure groups to pseudo-governmental status and declaring that doing so will produce an Islam that reflects the values of Europe rather than vice versa.